Episode 16, die perfekte Post-Workout-Mahlzeit. Willkommen zum Vegan Curl Podcast. Jeden Tag eine Folge über Fitness, Gesundheit, vegane Ernährung und Lifestyle. Der Podcast, der dir zeigt, wie du deinen Traumkörper, optimale Gesundheit und alle anderen Ziele mit einer 100% veganen Ernährung erreichst. Servus liebe Zuhörer und willkommen zu einer brandneuen Folge vom Vegan Curl Podcast. Hier ist wieder Niklas von www.vegancurl.de. Bevor ich anfange, möchte ich einmal vielen, vielen Dank sagen. Ich habe eben gerade erfahren, dass ich innerhalb von 1,5 Wochen schon 100 Downloads habe. Dafür wollte ich mich auf jeden Fall nochmal bedanken. Weiter so, verbreite den Podcast, schreibt Bewertungen auf iTunes oder schreibt mir einfach eure Meinung unter www.vegancurl.de. Geht ihr unter Kontakt, dort könnt ihr mir persönlich eine E-Mail schreiben, damit wir auch etwas mehr in Kontakt treten können. Außerdem, falls ihr noch nicht mein Newsletter abonniert habt, dann macht das bitte unter www.vegancurl.de. Dort bekommt ihr jede Woche ein kostenloses Muskelaufbau und ein kostenloses Fettabbaurezept. Natürlich auf pflanzlicher Basis. Ja, das heutige Thema ist die optimale Post-Workout-Mahlzeit. Natürlich, die optimale Post-Workout-Mahlzeit gibt es nicht. Das sollte jetzt eine etwas provozierende Überschrift sein. Es gibt aber schon Vorschriften oder Werte, an die man sich halten sollte. Zum Beispiel sollte man sich daran halten, wann man die Post-Workout-Mahlzeit zu sich nimmt und mit welchen Makronährstoffen und wie viel von jedem Makronährstoff. Natürlich muss man vorher auch erst einmal differenzieren, was deine Ziele sind. Möchtest du Muskeln aufbauen, Fett abbauen oder deine Ausdauer verbessern? Beziehungsweise du bist ein Ausdauersportler und möchtest weder Fett abbauen noch Muskeln aufbauen, sondern einfach nur deine Ausdauer verbessern und so bleiben, wie du bist. So, zuallererst starte ich dann jetzt mit dem Muskelaufbau, dann Fettabbau und am Ende die optimale Post-Workout-Mahlzeit für Ausdauer. Für alle drei Ziele ist es extrem wichtig, dass ihr nach dem Training zuallererst Wasser zuführt. Der Körper verliert bei hartem Training 1 bis 2 Liter Wasser, was am allerbesten direkt nach dem Training wieder zugeführt werden sollte. Also ist auch für optimalen Muskelaufbau Wasser das Allerwichtigste, was du nach dem Training zuführen solltest. So, also immer darauf achten, genügend Wasser zu trinken. Nun zum Muskelaufbau. Beim Muskelaufbau benötigt der Körper direkt nach dem Training Energie. Wir wollen also nicht diesen Nachbrenneffekt des Trainings ausnutzen. Wir wollen ja kein Fett verbrennen, sondern Muskeln aufbauen. Deswegen sollten wir Energie, natürlich in Form von Nahrung, direkt nach dem Training zu uns nehmen. Aber was müssen wir jetzt direkt nach dem Training essen? Weil wir dem Körper ja nach dem Training schnellstmöglich die Energie zuführen wollen, sollten wir auf kurzkettige Kohlenhydrate zurückgreifen. Also Kohlenhydrate, die sehr schnell vom Körper aufgenommen werden können und schon innerhalb von 5 bis 10 Minuten im Blutkreislauf sind. Dafür kann man Maltodextrin, Malzstärke, Traubenzucker oder einfach zuckerhaltiges Obst nehmen, wie Datteln oder Bananen. Das Obst würde ich bevorzugen, weil es sehr viel gesünder und natürlicher ist. Diese kurzkettigen Kohlenhydrate sind sehr schnell verdaubar und regen außerdem die Nährstoffaufnahme auf. Dadurch kann die Mahlzeit, die wir 20 Minuten nach der ersten Mahlzeit zu uns nehmen, sehr viel schneller aufgenommen werden. Natürlich kann jetzt die größere Mahlzeit auch direkt nach der ersten Mahlzeit gegessen werden, das steht euch frei. Nur am allerbesten wäre es, wenn ihr die 20 Minuten nach der ersten Mahlzeit zu euch nehmt. Außerdem sollte in der ersten Mahlzeit 1 bis 1,2 Gramm Kohlenhydrate pro Gramm Körpergewicht drin sein. Das bedeutet, wenn du 70 Kilogramm wiegst, solltest du um die 75 Gramm Kohlenhydrate zu dir führen in der ersten Mahlzeit, also kurzkettige und schnelle Kohlenhydrate. 75 Gramm Kohlenhydrate sind ungefähr in 4 Bananen enthalten oder in 4 bis 5 Äpfeln. Oder in 120 Gramm Datteln, nur um das euch mal zu verdeutlichen. Fortgeschrittene sollten auch direkt nach dem Training entweder Kreatinmonohydrat oder BCAAs zu uns nehmen, also Aminosäuren, essentielle Aminosäuren. Auf diese beiden Supplemente werde ich in anderen Podcasts nochmal weiter eingehen, aber diese beiden Supplemente sollten direkt nach dem Training eingenommen werden. Das könnt ihr euch schon mal merken. So, wie ich ja schon gesagt habe, 20 Minuten danach gibt es dann die zweite Mahlzeit, die sehr viel größer ist. Dort ist es sehr wichtig, dass viel Protein und komplexe Kohlenhydrate, damit der Körper auch über einen langen Zeitraum immer mit Energie versorgt wird. Idealerweise sollten in dieser Mahlzeit 30 bis 50 Gramm Protein drin sein. Und bei den komplexen Kohlenhydraten ist es nicht wirklich wichtig, wie viel ihr nehmt. Das Protein ist hier das Wichtigste. Ihr könnt also von den komplexen Kohlenhydraten so viel nehmen, wie ihr essen könnt und wie ihr Hunger habt. Das Protein könnt ihr einfach aus Proteinpulver nehmen, wie Hanfprotein, braunes Reisprotein oder Erbsenprotein. Oder ihr könnt es auch aus Lebensmitteln zu euch nehmen, wie Linsen, Bohnen oder Erbsen. Die komplexen Kohlenhydrate sollten aus stärkehaltigen Lebensmitteln wie Kartoffeln oder Pseudogetreide wie Amaranth oder Quinoa oder auch Bohnen oder Linsen hergenommen werden. Das Ziel dieser Mahlzeit ist, die Regeneration und die Proteinsynthese, also den Muskelaufbau, sehr schnell einzuleiten und über einen längeren Zeitraum konstant zu halten. Außerdem möchtest du mit dieser Mahlzeit deinem Körper für die nächsten Stunden konstant Energie zuführen, also damit er genügend Energie hat, um sich zu regenerieren und Muskeln aufzubauen. Die Mahlzeit danach kannst du 2 bis 3 Stunden danach essen. Natürlich kannst du es frei wählen, einfach dann, wenn du wieder Hunger hast. Aber du solltest natürlich nicht direkt nach der zweiten Mahlzeit wieder etwas essen. Du solltest dem Körper erst Zeit lassen, die Nährstoffe zu absorbieren und dem Körper Zeit lassen, sich zu regenerieren. Jetzt zum Fettabbau. Wie ist die perfekte Post-Workout-Mahlzeit für optimalen Fettabbau? Beim Fettabbau ist es genauso wichtig oder sogar wichtiger, nach dem Training viel Wasser zu trinken, damit du nicht so viel Hunger hast. Nach deinem Training für Fettabbau solltest du erst 1 Stunde nach dem Training Energie zuführen. Weil nach dem Training hast du einen sehr erhöhten Stoffwechsel und dein Körper sozusagen auf richtigen Hochtouren Fett zu verbrennen. Deswegen solltest du nach deinem Training so lange warten wie möglich. Falls du schon nach an einer halben Stunde Hunger hast, kannst du dir einen Proteinshake nehmen oder schon die Mahlzeit essen. Aber idealerweise solltest du wirklich 1 Stunde warten. Diese erste Mahlzeit ist der Mahlzeit für optimalen Muskelaufbau auch sehr ähnlich. Der sollte sehr viele komplexe Kohlenhydrate und viel Protein beinhalten. Diesmal sollten aber weniger stärkehaltige Produkte gegessen werden und mehr Gemüse und ballaststoffreiche Hülsenfrüchte wie Linsen, Bohnen und Erbsen. Du tauschst also einfach grünes Gemüse mit Kartoffeln oder anderen Sachen ein. Nämlich Gemüse hat sehr viel Volumen und Wasser, aber wenige Kalorien und halten dich dadurch satt. Eine perfekte Mahlzeit wäre zum Beispiel etwas Brokkoli, Spinat oder Kohl mit ein wenig Reis, Kartoffeln oder auch Quinoa und dazu eine große Portion Linsen, Bohnen oder dein Proteinshake, weil es sehr viele Protein und Ballaststoffe hat. Ballaststoffe halten dich auch satt und sind auch sehr gesund für den Körper und für die Verdauung. Ja, abschließend besteht die perfekte Post-Workout-Mahlzeit für Fettabbau aus vielen Ballaststoffen, damit du dich satt hältst und weniger Hunger hast und dadurch auch weniger isst und am Ende des Tages natürlich weniger Kalorien zu dir führst, was ja der Hauptgrund für Fettabbau ist. Und übrigens, falls du dich allgemein mehr über die Ernährung für optimalen Fettabbau interessierst, dann hör dir noch einmal die 2. Folge vom Vegan Curl Podcast an. Und den Artikel dazu findest du unter www.veganköl.de/episode 2. Für optimalen Muskelaufbau findest du den Artikel unter www.veganköl.de/episode 1. Natürlich, wenn du dir das anhören möchtest, dann geh einfach nur auf die 1. Episode vom Vegan Curl Podcast. Und für Ausdauer war das die 3. Episode. Und die 2. Mahlzeit für optimalen Fettabbau kannst du dann 3 bis 4 Stunden nach der ersten Post-Workout-Mahlzeit zu dir nehmen. Nun zur Ausdauer. Ein Ausdauersportler braucht am allermeisten Wasser nach dem Training. Also es gilt auch hier, sehr viel Wasser, am besten 2 Liter Wasser nach deinem Ausdauertraining zu dir zu nehmen, weil ein Ausdauersportler am meisten Energie verbrennt und auch am meisten Wasser verliert. Die Post-Workout-Mahlzeit für Ausdauersportler ist die der Post-Workout-Mahlzeit für Muskelaufbau sehr ähnlich. Der einzige Unterschied ist, dass die erste Mahlzeit, also die, die sofort nach dem Training zugenommen werden soll, natürlich auch wieder aus kurzen Kohlenhydraten besteht, aber diesmal sehr viel größer ist. Es sollten 2 bis 3 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht dazugenommen werden. Ja, der Grund ist, dass ein Ausdauersportler bei seinem Sport am meisten Kalorien verbrennt und dadurch auch die meiste Energie nach dem Training braucht. Die nächste Mahlzeit, also die zweite Mahlzeit nach dem Training, kann eigentlich frei gewählt werden. Es kommt hauptsächlich darauf an, wann du das nächste Mal wieder Hunger hast. Diese Mahlzeit sollte es hauptsächlich aus komplexen Kohlenhydraten bestehen und etwas Protein. Im Gegensatz zum Fettabbau musst du als Ausdauersportler sehr viel mehr stärkehaltige Produkte zu dir führen, weil sie eine sehr enge Kaloriendichte haben und deinen Körper mit vielen Kohlenhydraten und allgemein viel Energie versorgen. Diese Mahlzeit ist also wieder sehr ähnlich für die für den Muskelaufbau, nur dass du mehr stärkehaltige Produkte zu dir nehmen sollst und weniger Protein, weil der Ausdauersportler möchte ja keine Muskeln aufbauen und auch kein Fett abbauen. Idealerweise sollte der Ausdauersportler so bleiben, wie er ist, weil jedes Gramm Fett mehr auf den Hüften oder Muskeln an den Armen sind ja eine zusätzliche Last für den Ausdauersportler, die er ja nicht haben möchte. Deswegen sollte die Mahlzeit nicht so viel Protein beinhalten und hauptsächlich viele stärkehaltige Kohlenhydrate. Also ein großer Teller Kartoffeln, Quinoa oder Bohnen wäre dafür ideal geeignet, die nicht so viel Protein haben, aber sehr viele komplexe Kohlenhydrate. Was ich jetzt auch noch vergessen habe, für alle 3 Ziele sollte die Post-Workout-Mahlzeit sehr fettarm sein. Nämlich Fett verlangsamt die Nährstoffaufnahme und verlangsamt allgemein die ganzen Prozesse im Körper. Deswegen sollte für jede Mahlzeit nach dem Training Fett auf jeden Fall vermieden werden. So viel dazu. Der Ausdauersportler kann dann die 3. Mahlzeit circa 3 bis 4 Stunden nach der 2. Mahlzeit wieder einnehmen. Falls du dich sehr dafür interessierst oder unterwegs bist und lieber lesen möchtest oder allgemein lieber liest als Podcast hörst, dann geh unter www.veganköln.de/episode16. Gilt auch für alle anderen Podcasts. Also wenn dich die Folge 13 besonders interessiert hat, dann gehst du einfach unter www.veganköln.de/episode13 und dann bekommst du einen sehr ausführlichen Artikel über dieses Thema. Gut, das war's jetzt zur perfekten Post-Workout-Mahlzeit. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über Bewertungen auf iTunes natürlich freuen und wenn ihr mir einfach auch mal eine Nachricht schickt, damit wir in Kontakt treten können. Falls ihr noch nicht mein Newsletter abonniert habt, dann tut das bitte unter www.veganköln.de und ich würde mich auch über eure Meinung über das neue Intro und Outro interessieren. Also schreibt mir ordentlich, abonniert mich bitte. Das war's von mir, euer Niklas, man sieht sich. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Das war's vom Vegan Curl Podcast. Für weitere Informationen und Fragen gehe auf www.vegancurl.de. Falls dir der Podcast gefallen hat, hinterlass mir bitte eine Bewertung auf iTunes. Helf mir dabei, die gesunde Nachricht zu verbreiten und für alle zugänglich zu machen. Und bis zur nächsten Folge vom Vegan Curl Podcast.